Dänemark ist sehr viel für das Gute berühmt worden, nämlich für die Rettungsaktion von Oktober 43. Aber es könnten doch verschiedene Motive geben, um seine Juden loszuwerden in einem Land, ja? Kein Mensch in Dänemark wäre auf den Gedanken gekommen, zu sagen, der gehört nicht zu uns, das ist ein Jude. Und das hat Best genau erkannt, denn als Best einsah, dass seine gesamte Politik in Dänemark, die er bis dahin geführt hat, keinerlei Aussicht auf Erfolg mehr hatte, brach dieser etwas labile Mann trotz seiner Zugehörigkeit zur SS seelisch zusammen. Sie hörten Der Bluthund. Eine Sendung nach den gesammelten Materialien von Erika Belmadi. Ich werde künftig, wenn ich solche Sendungen höre, mit großem Respekt an die Apparate und an die Männer denken, die tätig werden müssen, damit man diesen Genuss haben kann. Es sprachen Ursula Michelis, Andrea Witt, René Heinersdorf, Bernd Kuschmann, Moritz Heidelbach. Technische Realisation Uli Witzlieb und Hilde Mann-Auster. Regie Lara Belmadi. Eine Produktion fürs Radio 2019. Ich begrüße Sie zu den Spätnachrichten am 31. August 2015. Heute hat Kanzlerin Merkel auf der Pressekonferenz gesagt: Wir haben so vieles geschafft, wir schaffen das. Verschiedene Reaktionen Adele, auf diesen Satz bei der Radio Pressekonferenz aus. Gab es unter anderem. Okay. Danke. Oh, Cherie, du bist ein Goldschatz. Schön, mon ami. Schön hast du das gemacht, Lara. Ja, das war aufregend, die ganze Produktion und so. Ich fange Kuchen an. Wir helfen gleich. Bon, Lara, deine Mutter wäre stolz auf dich. Ja, das mag sein. Aber Rundfunk ist nichts für mich. Ich bleibe bei Print. Sollst du ja. Aber das Vermächtnis deiner Mutter ist endlich wirklich gewürdigt worden. Jetzt machen wir einen Sekt auf. Oder geht nur Tee? Würdigung der Mutter ist wichtig. In Deutschland ist es Brauch mit Sekt. Verschiebungen. Man möchte ja kein Unmensch sein. Von Uta Reitz. Ach, Renate. Wer hätte das vor einem halben Jahr gedacht, dass alles so kommt? Ja, weißt du noch? Mein Benehmen bei der Beerdigung war nicht so glorreich. Ja, sicher nicht gerade große Etikett. Aber für eine wütende Dänin vielleicht verständlich. Mutti war doch deine Freundin und ich war so voller Wut und Hass. D'accord, aber Wut ist nicht nur zerstörerisch, sondern auch ein Motor. In deiner Familie war das immer gut zu sehen. Und du bist extra gekommen nach Gilelei. Scheiße! Es ist schwer. Nein, Sie verstehen nicht. Ein Verlust ist immer... Es geht nicht um Verlust. Es geht um diese beiden da. Meine Familie. Sind Sie jetzt alleine? Ich möchte Ihnen von der Gemeinde... Nein, die haben sich gehasst. Im Jenseits sind alle gleich. Ich habe Opa geliebt und Mutti gehasst. Hass ist ein großes Wort. Besser und größer ist Liebe. Oh, bitte. Ihnen Frieden. Erika Belmadi, 5. Mai 1938 bis 15. März 2015. Hoffentlich bis bald, meine liebe Erika. Bonjour, Lara, mein Beileid. Wer sind Sie? Oh, pardon. Renate Weber. Ich habe mit Ihrer Mutter zusammengelebt. Na, Glückwunsch. In Frankfurt. Und Sie sind extra hierher nach Dänemark gekommen, um... Wir sehen uns. In der Wohnung. Die Adresse Ihrer Mutter haben Sie ja. Nein, nein, wir werden uns nicht sehen. Bon. Und die Sachen Ihrer Mutter? Können Sie behalten. Die Tür steht Ihnen jederzeit offen, Cherie. Geschichte. Das historische Kulturfeature. Sie hören heute Der Bluthund. Eine Sendung nach den gesammelten Materialien von Erika Belmadi. Mein Schlüssel bitte. Sie gehören zur Konferenz? Ja, ich bin Journalist. William Shira. Ich bin angemeldet. Ah ja. Hier, bitte. Zimmer 301. Angenehme Nachtruhe. Evian, Frankreich, Hotel Royal, 5. Juli 1938. Ich bezweifle, dass viel erreicht wird. Briten, Franzosen und Amerikaner scheinen ängstlich bemüht, nichts zu tun, was Hitler verletzen könnte. Es ist eine absurde Situation. Sie wollen den Mann beschwichtigen, der für das Problem verantwortlich ist. Evian heißt rückwärts gelesen, naive. Wir sind wir, wir sind wir, wir sind wir, wir sind wir, wir sind Dänen. Wir sind wir, wir sind wir, wir sind wir. Dänemark ist daneben gegangen, aus irgendeinem Grund. Adolf Eichmann. Aber es hat sich auch nicht gelohnt für nur 7000 Juden. Wir sind wir. Und dann bist du doch gekommen. Ich war neugierig. Oh, sie. Oh, sie hätte ich jetzt nicht gedacht. Soll ich wieder gehen? Nein, nein. Es passt nur. Sie haben jemand anderen erwartet. Ich habe eine Annonce aufgegeben. Das Zimmer. Sie wollen das Zimmer meiner Mutter vermieten? Halten Sie mich nicht für pietätlos. Aber die Miete, oh, mal. Mir macht das nichts aus. Ich will nichts von meiner Mutter. Kommen Sie doch erst einmal rein. René. Kommen Sie. Möchten Sie einen Tee? Gerne. Was wissen Sie über die Berufung Ihrer Mutter? Also Mutter sein war nicht ihre Berufung. Sie war Journalistin, hat mich bei Großvater in Dänemark gelassen und ist nach Frankfurt gegangen, allein. Tja, und was hat sie Ihrer Meinung nach hier gemacht in Deutschland? Da hat sie als Journalistin gearbeitet. Hätte sie auch in Dänemark machen können. Aber Frankfurt ist so zentral und international. Ja, Fremdsprachen waren ja ihre Sache. Also ich kenne Artikel von ihr auf Dänisch, Deutsch, Englisch und Französisch. Arabisch hat sie nur mit Großvater gestritten. Sagt Ihnen Dr. Werner Best etwas? Irgendein Nazi. Für Ihre Mutter? Der Nazi. Warten Sie. Hier habe ich eine Kiste. Hier in dieser Kiste ist der Schatz Ihrer Mutter. Ein Schatz? Erika recherchierte und verfolgte Dr. Werner Best. Meine Mutter als Simon Wiesenthal? Best wurde ein paar Mal angeklagt, kam aber immer wieder frei und arbeitete sogar in Deutschland nach dem Krieg. Das sind Akten, Tonbänder, Urkunden, Papiere. Das ist mein Erbe? Nichts Persönliches? Geld habe ich ja nicht erwartet, aber irgendwas Persönliches. Hier, dieser Artikel aus Ihrem Geburtsjahr. Im Spiegel. Ich habe ihn ihr geschickt. Spiegel vom 4.7.1962. Mit 100 Mark und 40 Pfennig hat Dr. Werner Best dafür gesühnt, dass er an führender Stelle die Schreckensherrschaft Hitlers auf- und ausgebaut hat. Der einstige Gestapo-Vize, später Reichsbevollmächtigte im besetzten Dänemark und heutiger Direktor im Stinnes-Konzern, ist damit zum dritten Male der Strafjustiz nahezu ungerupft entschlüpft. Ich habe es gelesen und ihr geschickt. Das war wohl der Auslöser. All die Papiere und Tondokumente, was soll ich damit? Erika hat 40 Jahre gesammelt. Und? Was ist dabei herausgekommen? Sie hat mich vergessen. Und warum Frankfurt? Im Dezember 1963 begannen hier die Auschwitz-Prozesse. Ihre Mutter und ich, wir wollten dabei sein. Ein ganzes Volk war ja praktisch angeklagt. Endlich sollte er gesühnt werden. Der Holocaust. Gegenspieler, der gute Deutsche. Der Georg Ferdinand Duckwitz, dem die Juden Dänemarks ihr Leben verdankt. Ich habe nichts weiter getan, als was ein anderer in meiner Position genauso getan hätte. Wir kannten Juden gar nicht, die war Däne. Dass es in Dänemark eine Judenfrage überhaupt gar nicht gab. Der dänische Jude war Däne. Wer ist Jude? Wie sieht er aus? Wir kennen keine Juden. Die Juden zu helfen war für meinen Vater und meine Mutter eine ganz natürliche Sache. Jedenfalls stand das dänische Volk, ob sie nur aktiv oder passiv waren, die standen geschlossen hinter dieser Aktion. 6.700 Juden, die in Dänemark leben. Von diesen sind nur 480 in jeder Nacht gefasst. Wir sind eine Demokratie. Wir sind Dänen. Dänen werden nicht angegriffen. Wir sind wir. Wir sind Dänen. Was sagt der Rabbi? Verfolgung. Deportation? Kann nicht sein, was nicht sein darf. Die Warnung von dem Botschaftsrat Duckwitz am 28. September war natürlich von größter Bedeutung. Am Freitag, am 30. September, wurden die Juden dann in der Synagoge gewarnt. Was sagt der Rabbi? Verfolgung. Deportation? Kann nicht sein, was nicht sein darf. Aber es war fast noch schlimmer, das den Mitgliedern der jüdischen Gemeinde klarzumachen. Das waren zum Teil sehr alte Leute und zum Teil Leute, die sich einfach nicht belehren ließen, sondern sagten, so etwas kann und darf hier in diesem Lande nicht passieren und ich flüchte nicht. Ihre Großeltern waren Juden. Oh, immer diese Frage. Wen geht die Religion etwas an? Was soll das? Und Sie? Sind Sie Jüdin? Ja, Getaufte. Okay, und? Also ja, meine Großeltern waren Halbjuden, aber nicht praktizierend. Also ich weiß nichts vom Judentum. Deswegen auch der christliche Friedhof. Und jetzt sind Sie auch Journalistin? Genau. Genau wie Ihre Mutter? Nein. Anders. Sie möchten... Na, Sie wollen von mir etwas wissen. Der Tod hinterlässt Lücken. Ich will mehr über meine Mutter wissen. Und über sich. Wann hat Ihre Geschichte mit meiner Mutter angefangen? Ihre Mutter war als Journalistin zu der Konferenz des Algerienkrieges gekommen. Nach Evian, ins Hotel Royal. Und sie war auch schwanger, was man nicht sah. Da sie sehr fett war. Ja, sie hatte einen guten Appetit. Damit hatte ich Probleme. Ich fand sie hässlich und abstoßend. Hass kommt von hässlich. Sie war nicht nur maßlos im Essen, sondern auch im Zorn. Das äußerte sich vor allem in der Art, sich fest zu beißen. Komm on die. Der Bluthund. Von West wurde dann nämlich der Vorschlag gemacht, man möchte doch statt der Erschießungen von Franzosen, also von Geiseln, die dort in Frankreich befindlichen Juden als Geiseln nehmen und bei dem nächsten Attentat in den Osten abschieben. Man wusste in Paris ganz genau, was das bedeutete. Ihr oberster Chef, wenn man so sagen darf, war der Gesandte und Reichsbevollmächtigte Werner Best. Der hat die Boxheimer Dokumente verfasst, also die Nazi-Bibel des Terrors. Best! Der Bluthund von Paris, Reichsbevollmächtigter, Dänemark säubern, Bluthund, Dr. Werner Best. Ich kann von mir selbst berichten, dass ich als in Dänemark, wo ich als deutscher Reichsbevollmächtigter seit Herbst 1942 tätig war, Ende September 1943 die Deportation der dortigen Juden angeordnet wurde, gar nicht auf den Gedanken kam, irgendeinen offenen Widerstand zu leisten. Ich entschied mich in diesem Falle dafür, die Aktion zu verraten, was dazu führte, dass etwa 6.000 Juden fliehen konnten und nur 477 festgenommen werden konnten. Telegramm nach Berlin vom 1.10.1943 vom Reichsbevollmächtigten Dr. Werner Best. Die Festnahme der zu evakuierenden Juden erfolgt in der Nacht vom 1. zum 2.10.1943. Wenn ich keine gegenteilige Weisung erhalte, beabsichtige ich, die Vermögenswerte der evakuierten Juden unberührt zu lassen, damit nicht die Wegnahme dieser Vermögenswerte als Zweck oder Mitzweck der Aktion unterstellt werden kann. Ich versuchte damals noch in Berlin eine Entscheidung, von der wir wussten, dass sie gefallen war, nämlich eine Entscheidung Hitlers selbst, dass die Aktion gegen die dänischen Juden jetzt durchgeführt werden sollte, zu verhindern. Ich kam zu spät, es war nichts mehr zu retten. Ergänzungsrichter Hummerich. Sie haben aber damals gemeldet, Dänemark sei judenfrei. Zeuge Werner Best. Natürlich. Was sollte ich sonst melden? Der deutsche Hafenkommandant in Kopenhagen. Er war ein Freund von der Botschaftsrat Duckwitz. Und Duckwitz hatte ihn überredet, nicht zu eifrig zu sein, die Flüchtlinge zu verfolgen. Noch dazu kam, dass er beordert hatte, dass viele von seinen Schiffen zur Repression geschickt wurden. Das Gros der dänischen Juden, die nach Schweden flüchten konnten, wurden durch dänische Fischerboote herübergebracht. Ja, wurden die nicht verfolgt von den Deutschen? Erstmal geschah es nachts. Zweitens war es schon sehr, sehr dunkel. Es war Anfang Oktober. Man konnte ja nicht die ganze Küste bewachen. Jedenfalls waren die Patrouillenboote der Kriegsmarine plötzlich manövrieruntüchtig und nicht einsatzfähig. Best, der Bluthund von Paris. Reichsbevollmächtigter, Dänemark Säubern. Bluthund, heil Dr. Werner Best. Was wissen Sie über meine Familie? Wo soll ich anfangen? Am Anfang, in Evian. Es war 1962, Ihr Geburtsjahr. Ein uneheliches Kind war eine Schande, also das war nicht einfach. Und elternlos aufzuwachsen ist einfacher? Sie hat, glaube ich, ihre Schwangerschaft auch einfach verdrängt. Und so haben Sie am 18. März in meiner Dienstbotenkammer im Hotel Royal das Licht der Welt erblickt. Trotz allem war es eine Freude. Und so eine leichte Geburt. Sie waren Dienstmädchen im Hotel Royal in Evian? Ich war da quasi aufgewachsen. Und wie Sie, liebe Lara, habe auch ich ein historisches Geburtsdatum. 6. Juli 1938. Hä? Soll ich mir das was sagen? Die Flüchtlingskonferenz. Roosevelt hat viele Länder eingeladen, um Juden aus Europa, also vor allem Deutschland und Österreich, zu retten. Niemand hat das ganze Ausmaß damals gewusst, also wie alles kommen sollte. Aber alle haben es geahnt. Wir sind wir. Wir sind frei. Wir sind frei. Wir sind Evian, Juli 1938. Wir sind Händler! Jetzt hat Henri-Victor Béranger, der französische Chefdelegierte, das Wort. Frankreich hat trotz langer liberaler Tradition den absoluten Sättigungspunkt hinsichtlich der Zulassung von Flüchtlingen erreicht, wenn nicht gar überschritten. Dann gebt doch endlich die Insel Madagaskar her, da können Sie doch alle hin. Madagaskar? Nicht nur, dass die Lebensbedingungen äußerst schwierig sind, auch ist die französische Regierung nicht erbaut, eine fünfte Kolonne zu etablieren. Die Juden als Spione für die Deutschen. Im Krieg Deutschland gegen Frankreich werden diese Deutschen ihr Deutschsein wieder entdecken. Kein Interesse. Frankreichs Regierung sagt entschieden, non. Wir müssen ein anderes Land finden. Meine Herren, Ruhe bitte. Australien hat das Wort. Ich als neutraler Australier sage, man wird zweifellos verstehen, dass wir, die wir kein wirkliches Rassenproblem haben, auch nicht wünschen, ein solches bei uns einzuführen. Der Holocaust, der Krieg, das war schlimm für jeden. Ja, so etwas wie ein kollektives Trauma. Man muss es auch mal gut sein lassen. Hören Sie die gesammelten Tondokumente, alle. Lesen Sie, was Ihre Mutter gesammelt hat. Sie werden verstehen. Es war Ihr Wahn, nicht meiner. Ich bin mit der Geschichte im Reinen. Duckwitz, Best, Namen der Geschichte. In Dänemark gibt es zu all dem keinen Nachgeschmack, nicht wie hier in Deutschland. Ja, manche sagen sogar, Best war ein Gutmensch, ein Retter. Großvater hat das sicher behauptet. Es waren ja schwierige Zeiten, aber es gab immer wieder welche, die nicht mitgemacht haben. Best hat dem Duckwitz verraten, wann die Deportationswelle rollen soll. Tja, eine wahre Heldentat. Warum ironisch? Es konnten alle fliehen. Ihre Großmutter sah das anders. Sie hat es nicht verstanden. Es waren so viele schuldig. Aber da haben die Schuldigen mal was gut gemacht. Schon wieder eine Flucht. Erst mussten sie aus Frankreich raus. Eine Flucht vor dem Bluthund von Paris, dem Best. Sie sind nach Dänemark. Mussten dann schon wieder weg nach Schweden. Wieder aus dem einen Grund, Dr. Werner Best. In ein sicheres Land? In eine ungewisse Zukunft. Mit einem kleinen Kind. Ihre Mutter war erst 5 Jahre alt. Ja, Großmutter hat das nicht verkraftet. Und sie ist verhungert. Aber es gab doch alles. Ihre Großmutter bekam nichts mehr runter. Hat alles dem Kind gegeben. Na, wenigstens hat sich eine Mutter in der Familie um ihr Kind gesorgt. Es kam zu der Leibesfülle, weil ihr Großvater immer Angst hatte, seine Tochter verhungert, so wie seine Frau. Er hat sie schon als kleines Kind gemästet. Das ist Folter. Oder Angst. Grande peur. Panik. Mein Großvater war gütig und lebensfroh und mutig. Was wollen Sie mir über meine Familie einreden? Sie haben ja keine Ahnung. Es war nicht nur das viele Essen, sondern auch die große Wut. Und Mama ist im eigentlichen Sinne geplatzt. Magenkrebs. Das ist mir zu psycho. Zeugen, Sie sagten, Sie hätten die bevorstehende Judenaktion in Dänemark verraten. Ist es nicht richtig, dass die direkte Überlieferung der Nachricht, dass die Judenaktion bevorsteht, an die entscheidenden Stellen von dem damaligen Schifffahrtssachverständigen Duckwitz ausgegangen ist? Jawohl. Duckwitz war einer meiner engsten Mitarbeiter, dem ich in dem letzten entscheidenden Augenblick den Termin, nachdem ich ihn erfahren hatte, sagte und mit ihm vereinbarte, dass er seinem Freund Hittorf, dem späteren Ministerpräsidenten, das mitteilen sollte. Ja. Sie schreiben in dem letzten Absatz dieses Telegramms, da das sachliche Ziel der Judenaktion in Dänemark die Entjudung des Landes und nicht eine möglichst erfolgreiche Kopfjagd war, muss festgestellt werden, dass die Judenaktion ihr Ziel erreicht hat. Können Sie sich an diesen Satz erinnern? Ja, nicht an den Wortlaut, aber ja. Ich glaube schon, dass es richtig ist. Die Kinder. Der Bluthund von Paris. Da kam unser Doktor, der jedes Mal uns half, wenn Kinder wären. Da konnte er dir Schlafmittel geben. Der Bluthund ist in Dänemark. Schlaf, Kindlein, schlaf ein. Hier bist du sicher und frei. Eine Nacht fuhren wir und da war ein großes Wachschiff. Da waren die Deutschen an Bord, da haben sie die Scheinwerfer auf uns geworfen. Da habe ich geschrien, sofort Licht rauszumachen. Es ist Fliegeralarm, seien Sie verrückt. Und das Licht wurde sofort rausgemacht. Und wir fuhren langsam und ruhig nach Schweden rüber. Himmler hatte den Transport sämtlicher Juden aus Frankreich befohlen, ohne jede Beschränkung. Adolf Eichmann. Die französische Polizei hatte auch Kinder erfasst. Es trat an uns die Frage heran, wie ist es mit den Frauen und Kindern? Heinrich Himmler. Ich habe mich entschlossen, auch hier eine klare Lösung zu finden. Ich hielt mich nämlich nicht für berechtigt, die Männer auszurotten, sprich also umzubringen oder umbringen zu lassen, und die Rächer in Gestalt der Kinder für unsere Söhne und Enkel groß werden zu lassen. Es musste der schwere Entschluss gefasst werden, dieses Volk von der Erde verschwinden zu lassen. Für die Organisation, die den Auftrag durchführen musste, war es der schwerste, den wir bisher hatten. Er, nämlich Eichmann, entschied, dass Kindertransporte rollen können. Wer hat Angst vom schwarzen Mann? Niemand. Und wenn er kommt? Dann kommt er halt. Dann laufen wir. Wer hat Angst vor dem Schlechter? Niemand. Und wenn er kommt? Wer hat Angst vor dem Bluthund von Paris? Niemand? Und wenn er kommt? Enchanté, ma chère. Das ist gut, dass Sie wiederkommen. Sie waren immer nur mit meiner Mutter zusammen? Wir waren Freundinnen. Ihre Mutter war so stark, so unermüdlich. Ich habe ihr den Rücken freigehalten. Ihr Akzent ist... Französisch. Oder sollte keine... Ich bin von Deutschen adoptiert. Meine Jugend war nicht so, dass in Evian, als Judenkind erst versteckt, dann nach dem Krieg von deutschen Hotelangestellten adoptiert, als Wiedergutmachung oder so. Ihre Mutter und ich, wir waren uns Familie. Und hätten mich aufnehmen können? Mais non, sie waren in Dänemark, dem freien Dänemark, dem Land, in dem sie alle Rechte und Möglichkeiten hatten. Hier. Ja, hierher nach Deutschland, nach Frankfurt durfte ich nicht mitkommen. Ihre sorglose Kindheit beim algerischen Großvater in Dänemark, machen Sie Ihre Mutter zum Vorwurf? Sie hat es mir nie erklärt. Es war nicht die Schuld Ihrer Mutter. Schuldig, unschuldig. Konferenz von Evian vom 6. bis 15. Juli 1938. Von keinem einzigen Land wird erwartet oder verlangt, mehr Emigranten aufzunehmen, als ihm seine momentane Gesetzeslage erlaubt. Alle Völker aber, denen die Freiheit lieb ist, müssen zusammenarbeiten, um der Flüchtlingsfrage Herr zu werden. Sicherheit für unser Volk, Freiheit, Wohlstand, Ruhe, Sicherheit, Redefreiheit, Religionsfreiheit, Sein, Frieden, Essen, Schlafen, frei, Ruhe, für immer Freiheit. Freiheit? Freiheit. Ich fühlte mich bar jeder Schuld. Adolf Eichmann. Hier auf der Wannsee-Konferenz sprachen nun die Prominenz des damaligen Reiches. Es befahlen die Päpste. Ich hatte zu gehorchen. Herr Zeuge, Sie haben am Anfang Ihrer Vernehmung gesagt, Staatsanwalt Großmann, Ihnen sei kein Fall von Befehlsverweigerung bekannt geworden. Demzufolge auch kein Fall einer deshalb ergangenen Bestrafung. Zeuge Werner Best. Ich kann mich jedenfalls nicht daran erinnern. Schuld, Schuld. Himmel, immer dieses Wort. Das ganze Abendland ist auf diesem Wort aufgebaut. Und gleichzeitig nichts gewusst, nur Befehle befolgt und keine Erinnerung. Es ist das Drei-Affen-Prinzip. Nicht hören, nicht sehen, nicht sagen. Schon zu meiner Geburt. Evian, 1938. Die Flüchtlingskonferenz. Als die Welt die Juden verriet? Die Welt? Das klingt zu allgemein. Deutschland war Täter und... Ja, aber Dänemark war auch nicht nur gut. Es waren unmenschliche Zeiten. Und heute? Abschließend hat der Justizminister von Dänemark, Steinkjær, das Wort. Man möchte ja kein Unmensch sein, wagt aber wegen der Folgen nicht, Mensch zu sein. Danke, ich beende die Sitzung hier für heute. Es war ein schreckliches Erlebnis, dort in dem prächtigen Saal zu sitzen und zuzusehen, wie die Delegierten von 32 Ländern sich nacheinander erhoben und erklärten, sie hätten gern eine beträchtliche Zahl von Flüchtlingen aufgenommen, seien jedoch dazu bedauerlicherweise nicht imstande. Golda Meir, Beobachterin aus Palästina auf der Konferenz in Evian 1938. Nur wer Ähnliches durchgemacht hat, kann verstehen, welche Gefühle mich in Evian erfüllten. Eine Mischung aus Kummer, Wut, Frustration und Grauen. Am liebsten wäre ich aufgesprungen und hätte geschrien, wisst ihr nicht, dass diese Nummern und Zahlen menschliche Wesen sind, die vielleicht den Rest des Lebens in Konzentrationslagern verbringen oder in der Welt umherziehen müssen wie Leprakranke, wenn ihr sie nicht aufnehmt. Oh, ma chère, das ist weltweit so, immer. Kein Volk ist mehr oder weniger schuldig. Immer gibt es Flüchtende, Vertriebene. Und die haben Familien als Opfer. Irgendwie alle waren und sind schuldig. Nicht nur die Nazis oder Best oder auch Großvater. Es gibt nicht nur Schwarz und Weiß. Aber Urteile sind eindeutig. Schuldig, unschuldig. No, no, no. Recht und Gerechtigkeit sind nicht ein und dasselbe. Lesen Sie Peter Weiß. Ich habe es selbst erlebt bei den Auschwitz-Prozessen. Ich muss was tun. Wir müssen... Oh, ich muss vor allem das Zimmer vermieten, damit ich die Wohnung halten kann. Also in Dänemark suchen viele Flüchtlinge eine Bleibe. Das wird hier nicht anders sein. Mit Ihren Sprachkenntnissen können Sie bestimmt Flüchtenden helfen. Aber ich, was soll ich? Mit einem Fremden... Hallo? Wir sind hier auch Fremde. Ich bin sogar in meiner Heimat Dänemark eine Fremde. Ja, Sie haben recht. Sie sprechen doch auch Arabisch. Das nun wirklich nicht so gut. Aber ich werde mich engagieren. Ihre Mutter wollte eine Radiosendung machen. All die gesammelten Tondokumente und Materialien. Ich bin Printjournalistin. Die schwedische Gesandtschaft in Kopenhagen hat damals eine ausgezeichnete Arbeit geleistet. Man konnte so ein bisschen mit Pässen jonglieren. Man konnte einzelne Personen noch über die Grenze bringen. Ich, Dr. Werner Best, habe doch auch gesagt, wenn ich doch nur eine Brücke über den Öresund bauen könnte, um den Juden den Weg nach Schweden zu ermöglichen. Ist es richtig, dass Best Ihnen gesagt hätte, er würde glücklich sein, wenn man den Juden eine Brücke über den Öresund bauen könnte? Oder ist das Anekdote? Nein, das ist keine Anekdote. Das ist ein richtiges Zitat. Voilà. Dann hast du es doch getan. War eine schwere Geburt. Ist ja nicht immer so leicht wie deine Geburt. Schon komisch, mein Geburtsort. Das Hotel Royal hat viel erlebt, die ganzen Konferenzen. Ein historischer Ort, Evian-les-Bains. Sollte man mal eine Sendung darüber machen? Aber nicht ich. C'est amusant. Heute macht der deutsche Minister Altmaier da Urlaub und will von dort die Migrationswelle koordinieren. Wir müssen alle was tun. Ach, ich bin alt. Du hast mit deinem Flüchtlingshilfeverein ja eine Menge getan. Aber du hast ja auch schon gehandelt mit Adele. Adele, mein Mitbewohner, ist mir eine große Hilfe. Ich wüsste ja gar nicht. Wo mir das Kopf steht, sagst du ja immer. Du bleibst doch zum Essen, Lara. Nee, eigentlich... Ich hab gut gekocht für drei. Essen erhält die Freundschaft. Na dann. Verschiebungen. Man möchte ja kein Unmensch sein. Von Uta Reitz. Mit Lara, Karin Pfammatter, Renate, Margot Gödrisch, Adil, Omar Sheikh Ramis, Friedhofsprecher, Stefan Bockelmann, sowie Ursula Michelis, Andrea Witt, René Heinersdorf, Bernd Kuschmann und Moritz Heidelbach. Technische Realisation Rike Wiebelitz und Mechthild Austermann. Regieassistenz Luise Weigert. Regie Uta Reitz. Eine Produktion des Westdeutschen Rundfunks 2019. Dramaturgie Thomas Leutzbach.